Bahnhof, so richtig aus. Es klappt nicht, Hamburg ist nicht schuld daran. Und Zukunft an den Griff, der Zeit voraus. Siehst du auch, es wird kalt, zieh dein Mantel an. Siehst du auch, es wird kalt, zieh dein Mantel an. Ist geblieben. Der Krieg ist längst vorbei. Und viele Wünsche blieben offen. Lass uns gehen. Es ist egal. Lass uns gehen. Es ist egal. Die Sonne pisst sich selber aus. Egal. Keine Wolken, keine Träume. Tag ist tot. Und der Mensch ist zur Vergangenheit. Lass uns gehen, es ist egal. Lass uns gehen, es ist egal. Wenn das Auto kaputt ist, mein lieber Nils, dann können Sie alle zu dir kommen, oder?